Nach dem Sturze der Judenschreckensherrschaft unter Bela Kun wurden die Archive der Logen beschlagnahmt. Obgleich vieles von den Brüdern beiseite geschafft werden konnte, ist die Ausbeute eine sehr große und in einem umfangreichen Werke, die Freimaurerei in Ungarn, zusammengefasst worden. Der Verfasser des ersten Teiles, die Verbrechen der Freimaurerei, ist Herr Adorjan Barksay. Derselbe zitiert unter anderem eine Äußerung des Großmeisters des Bnei-Brit-Ordens: Wir müssen den Geist des Aufruhrs unter den Arbeitern nähren. Sie sind es, welche wir auf die Barrikaden schicken werden, und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass ihre Forderungen nie befriedigt werden, denn wir haben ihre Unzufriedenheit nötig, um die christliche Gesellschaft zu zerstören und schnell die Anarchie herbeizuführen. Ihr Augenblick muss kommen, wo die Christen selbst die Juden anflehen, dass sie die Herrschaft in die Hand nehmen. Solche Äußerungen sind nicht überraschend, sondern liegen in der großen Linie des Siegeszuges des organisierten Weltjudentums. Die UOBB ist eine der mächtigsten Verkörperungen dieses organisierten Weltjudentums und er kann sich auch in Deutschland ebenso wenig verleugnen wie die zionistische Organisation, weder im Frieden noch im Kriege. Auf der gleichzeitigen, gleichgerichteten und einheitlich geleiteten Arbeit dieser Organisationen in allen Ländern und Erdteilen, denen sie Wichtigkeit beilegen, also in all jüdischer Betätigung durch Internationalismus, beruhen die Arbeitsweise und die gewaltigen Erfolge dieser Organisationen. Deshalb sind und bleiben sie ihrem ganzen Wesen nach die Todfeinde der Nation, die einem ihrem Willen nicht gleichgerichteten Eigenwillen zu haben wagt, die nicht zum Füllsel für eine Masche des jüdischen Weltnetzes werden möchte. Darauf erhielt ich am 11. März das folgende Schreiben. Sehr geehrter Herr Graf, am Dienstag, dem 7. dieses Monats, ist in der Zeitung Das Deutsche Tageblatt ein Aufsatz betitelt UOBB aus Ihrer Feder erschienen. Da fast alle wesentlichen Gesichtspunkte dieses Aufsatzes den tatsächlichen Verhältnissen zuwider sind, erlauben wir uns anzufragen, ob Sie bereit sind, mit dem unterzeichneten Großsekretär Samrat Dr. Goldschmidt an einem von Ihnen zu bestimmenden Ort und zu einer von Ihnen zu bestimmenden Zeit eine Besprechung abzuhalten und Einsicht in zur Verfügung zu stellendes Material zu nehmen, das geeignet ist, Aufklärung über die tatsächlichen Verhältnisse herbeizuführen und Sie zu einer berichtigenden Erklärung zu veranlassen. Hochachtungsvoll, Großloge für Deutschland 8, Unabhängiger Orden, Lebris e.V., Timmendorfer, Geheimer Justizrat, Präsident, Samrat Goldschmidt, Sekretär. Ich antwortete darauf das Folgende. Sehr geehrter Herr Präsident, ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 10. dieses Monats. Ihren Vorschlag vermag ich nicht für zweckmäßig zu halten. Einmal dürfte der Unterschied der von Ihnen vertretenen Anschauung von der meinigen zu groß sein, hauptsächlich bin ich aber der Ansicht, dass der zur Rede stehende Gegenstand verdient, in der Öffentlichkeit abgehandelt zu werden. Bei seiner Bedeutung und angesichts der Größe des öffentlichen Interesses an ihm, glaube ich, gerade auch bei Ihnen und den von Ihnen vertretenen Kreisen voraussetzen zu dürfen, dass Sie der modernen Anschauung huldigen, alle Fragen von öffentlichem Interesse auch öffentlich durch Erörterung zu klären. Ich darf Ihnen also anheimstellen, in der Ihnen nahestehenden Presse gegen meine Ausführungen über den UOBB Stellung zu nehmen. In ausgezeichneter Hochachtung ergebenst, Graf E. Reventlow. Darauf erhielt das Deutsche Tageblatt das folgende Schreiben. Mit Rücksicht auf den in Nummer 56 Ihrer Zeitung vom 7. dieses Monats erschienenen Aufsatz UOBB ersuchen wir aufgrund des § 11 des Pressegesetzes um Aufnahme folgender Berichtigung. Der in Nummer 56 des Deutschen Tageblattes erschienene Aufsatz von Graf E. Reventlow beschäftigt sich mit dem unabhängigen Orden Bnei Bris. Erstens, es ist nicht wahr, wie in diesem Aufsatz behauptet, dass der Orden Bnei Bris jüdische Weltpolitik großen Stils treibt. Wahr ist, dass der Orden nach seinen Satzungen sich weder mit politischen noch mit religiösen Bestrebungen befassen darf und niemals dagegen verstoßen hat. Sein Wirken ist ein rein humanitäres. In dem Aufsatz sind Worte programmatischen Inhalts in unklarer Form wiedergegeben und daran die Bemerkung angeknüpft: Das ist also das Ziel der Weltbeherrschung, politisch, wirtschaftlich und nicht zumindest kulturell. Die hierbei berührten Worte programmatischer Art lauten in Wirklichkeit: Israeliten zu vereinigen zur Förderung der höchsten und idealistischen Güter der Menschheit. Diese Worte lassen keine andere Deutung zu als die Pflege humanitärer Menschheitswerte. Zweitens, es ist unwahr, dass der Orden die Ergänzung bzw. Verlängerung der Allianz Universelle ist. Wahr ist, dass der Orden keine Beziehung zur Allianz Israelite Universelle und auch nicht zum Zionismus hat. Drittens, in Ungarn existiert nicht eine einzige Loge des Ordens Bnei Brith. Darum muss das Zitat des Verfassers des Buches Freimaurerei in Ungarn, des Herrn Adorjan Barksey, bezüglich einer Äußerung des Großmeisters des Bnei Brith Ordens in sich selbst zusammenfallen. Die Internationalität des Ordens ist eine rein humanitäre, wie die Internationalität der katholischen und evangelischen Kirche eine rein religiöse ist. Hochachtungsvoll, Großloge für Deutschland 8, unabhängiger Orden Bnei Brith e.V., für den Präsidenten Dr. Kuznetsky, Samrat Dr. Goldschmidt.